If you are not ready, get ready. Bist du in der Tasche? Hä? Ich hab schon nichts mehr an. Oh Gott. Du blödes Teleporting. Funktioniert. Ach Gott, Gott, Gott. Oh Gott, endlich. Durch ein Fenster. Na gut. Why? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren musikalischen Ausgabe von Kaboom, Junge. Hier reden wir wie immer über großartige Musik aus großartigen Videospielen. Und heute machen wir das Ganze ein bisschen anders. Ich habe das ja immer gemacht, so entweder random irgendwelche Sachen oder von A bis Z. Diesmal dachte ich mir, ich suche mir aus diesem Jahr pro Monat zwei Games raus, die mich interessiert haben, die ich auch gespielt habe vielleicht sogar, und spiele daraus jeweils einen Musiktrack. Fangen wir gleich an mit dem Januar. Und zwar im Januar erschien das Prince of Persia The Lost Crown. Das war ein ziemlich gutes Metroidvania, was Ubisoft irgendwie nicht mochte, weil die Firma darf keinen zweiten Teil machen. Sehr, sehr schade. Das Spiel war wirklich sehr, sehr gut. Es hat abartig viel Fun gemacht. Und es hatte auch einen fantastischen Soundtrack, der unter anderem produziert wurde von Gareth Cocker. Der ist unter anderem verantwortlich für den fantastischen Soundtrack aus Ori and the Blind Forest, Ori and the Will and the Wisp, Ark, Survivor Evolved, ein paar Minecraft-Expansions und für Immortals Phoenix Rising, dem komischerweise zweiten Game, was in Griechenland spielt, zu der Zeit, als damals das Assassin's Creed fürs Griechenland rauskam, Odyssey, gab es noch Immortals Phoenix Rising mit grauenhaftem Humor, aber einem ganz netten Game so zwischendurch. Das war ganz okay, hat man spielen können, das war ganz nett. Aber aus dem Prince of Persia The Lost Crown möchte ich euch jetzt das Main-Theme spielen. Viel Vergnügen. Thank you. Als nächstes im Januar erschien Like a Dragon Infinite Wealth. Oder auch der mittlerweile achte Teil. Ich glaube, es dürfte der achte Teil sein, der Ryuga Gotoku-Reihe, der Like a Dragon-Reihe oder auch Yakuza. Ich fand Infinite Wealth super. Ich fand den nicht so gut wie Teil 7. Aber dennoch war es ein fantastisches Game. Die Story war absolut großartig. Und selbstverständlich war auch der Soundtrack von diesem Game absolut fantastisch. Für den ist übrigens verantwortlich Shiryu Aoki. Und die hat unter anderem den, ist halt Teil 3 der Yakuza-Reihe das Ding übernommen, ist auch für Bayonetta verantwortlich. Und es ist ein fantastischer Soundtrack zu einem fantastischen Game. Die Like a Dragon-Reihe ist das Schöne, sie ist mittlerweile immer bekannter geworden, also die Yakuza-Reihe, Gott sei Dank. Früher war es relativ unbekannt. Bei uns gab es nur Teil 1 und Teil 2 für die PlayStation 2 damals Ewigkeiten. Vor allem Teil 1 und Teil 2 kamen bei uns fast gleichzeitig raus. Teil 2 kam später raus, weil wegen Übersetzungsproblemen und niemand wollte den ersten Teil kaufen. Dann haben sie sich entschieden, ja, wir übersetzen die Dinger nicht mehr. Wir bringen sie so raus, wie sie in Amerika rauskommen. Mit Englisch in der Sprachausgabe, mit englischen Untertitel und japanischer Sprachausgabe. Und das ändert sich jetzt. Das hat sich mittlerweile jetzt geändert, weil die neuesten Teile sind tatsächlich mit deutschen Untertitel und englischer Sprachausgabe. Sehr guter englischer Sprachausgabe, by the way. Ich liebe diese Reihe. Ich habe, mir fehlen eigentlich nur noch 4, 5 und 6. Danach habe ich alle die Main-Reihe durch, aber habe mich trotzdem daran gemacht, die Teile zu spielen, weil die auch fantastisch sind, weil Teil 7 ist eigentlich ein Neuanfang und Teil 8 ist im Prinzip die Staffelübergabe. Dennoch ein fantastisches Game mit einem fantastisch großartig genialen Soundtrack, aus dem ich euch jetzt den Song spiele, The New Heroes. Viel Vergnügen. Als nächstes kommen wir zum Februar. Im Februar erschien unter anderem eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr, und zwar Persona 3 Reload. Es ist ein Remake von Persona 3 in allen möglichen Dingen. Man hat sich neue englische Sprecher geholt, die zum Teil aus VTubern bestehen. Man hat sich neue Musik geholt, die aber vom selben Composer wie damals, der auch für Persona 5, Persona 4 und Persona Strikers und so weiter verantwortlich ist. Und zwar Atsushi Kitayo. Und das hat er absolut fantastisch gemacht. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan der Persona-Reihe. Ich liebe die Games einfach, weil sie einfach fantastisch sind. Dieser Mix aus Schule und Dungeon-Fighting und Sozialstuff und so weiter. Das ist absolut meins. Ich liebe es. Es ist einfach nur großartig. Und aus diesem fantastischen neuen Soundtrack, also neuen remixen Soundtrack, spiele ich euch jetzt When the Moon's Reaching Out Stars. Viel Vergnügen. Und dann erschien im Februar ein Spiel, was niemand beachtete, außer ich. es erschien nämlich Banishers Ghost of New Eden. Es ist von Donut Entertainment und die haben unter anderem auch das großartige Vampire gemacht. It's locked, alright. Es ist kein AAA-Game, es ist so mehr AA-Game, kannst du sagen. Es ist ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Spiel. Das mich sehr überrascht hat tatsächlich, weil das so dermaßen gut war. Was besser war als so manche AAA-Games dieses Jahr. das Spiel ist wirklich fantastisch, absolut großartig und ich möchte euch daraus den einfach nur Banishers Ghost spielen. Und zwar von Trevor Morris wurde dieses Soundtrack gemacht. Das Spiel hat mich so dermaßen überrascht, dass ich dachte, ach komm, ich probiere das einfach mal aus, fuck it, was soll's, wieso nicht? Und mal schauen, was passiert. Vielleicht kann es ja auch schlecht werden, vielleicht kann es ja auch gut werden, wer weiß. Aber dennoch, es ist ein großartiges Game. Er ist unter anderem auch für den Soundtrack verantwortlich von Vikings, von Need for Speed Carbon, SimCity Societies und Command and Conquer 3 und drei Tiberium Wars und Kane's Rache hat er auch mit dran gearbeitet. Absolut großartig, absolut fantastisch. Wie gesagt, aus den Banishers, den Banishers Ghost from the New Eden. Schaut's euch an, spielt's, ist echt gut. Thank you. Im März erschien dann ein Spiel, wovon ich ehrlich gesagt nie gehört hatte und auch ehrlich gesagt nicht so richtig Hoffnung hatte, weil das von den Neo-Machern kam. Und zwar Rise of the Ronin. Ich war ganz überrascht über dieses Spiel eigentlich. Es war ganz gut. Ich hatte mir so erhofft, so Way of the Samurai mäßig, aber es ist tatsächlich Open World Neo im Samurai-Universum. Und man trifft tatsächlich historische Figuren, aber man ist irgendwie nur so im Hintergrund da. Also man ist nur da irgendwie. Es ist ein bisschen weird. Auf jeden Fall, storytechnisch ist es ganz okay. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es kam ja erst dieses Jahr raus. Musiktechnisch dagegen ist es absolut fantastisch. Und zwar ist es, die Musik ist komponiert von dem guten Inon Suru, der bekannt ist natürlich für Lionheart, Saberia, die Saberia für Dragon Age Origins, für Fallout New Vegas, für Rift, für Dragon Age 2, für Outriders, für Starfield. Und aus dem wirklich, wirklich guten Soundtrack spiele ich euch jetzt das Main Theme. Hört's euch an. Vielleicht habt ihr ja Bock, das Spiel selber zu spielen. Ich kann es empfehlen. Das ist ein gutes Samurai-Game. Es hat Spaß gemacht. Mario Games gibt es wie Sand am Meer. Aber wisst ihr, was es nicht wie Sand am Meer gibt? Princess Peach Games. Dafür gibt es bis jetzt zwei. Eins, von dem kein Mensch mehr eine Ahnung hat. Ich glaube, das erschien damals für den Game Boy Advance. Und das letzte war Princess Peach Showtime. das für die Switch erschienen im Ende der Jahre der Switch. Man hat es auch gemerkt an der Performance. ich weiß nicht besonders viel über das Game. Ich weiß nur, dass die Tochter von meinem besten Freund Markus tierisch auf dieses Game stand. Und den guten hat Markus mehrfach spielen lassen, weil sie unbedingt bestimmte Szenen wiedersehen wollte, was ich sehr, sehr cute finde, ehrlich gesagt. Der Soundtrack von diesem Spiel wurde produziert von Yuki Manami, die unter anderem auch für anscheinend einen noch nicht fest angekündigten zweiten Teil von Princess Peach Showtime in der Mache ist. Aber auf jeden Fall soll das ein Sequel dazu geben. Finde ich cool, warum nicht? Ich mag den Soundtrack, der Soundtrack ist ganz cool. Und daraus spiele ich euch jetzt Welcome to Sparkle Theater. Im April erschien dann endlich Dave the Diver für die PlayStation 4 und 5. das heißt, man konnte es endlich in 60 FPS spielen. Dave the Diver ist ein fantastisches Game. Ist von Mint Rockets, haben wir schon erwähnt. Ist eins auf der Liste bei mir der besten Games des Jahres gewesen letztes Jahr. Es ist ein fantastisches Game. Ich liebe es. Und der Soundtrack ist einfach nur, oh Gott, ist der gut. Er ist produziert von Yukio Kalio, derjenige ist verantwortlich für die B-Seite von Celeste, für den Fall Guys Soundtrack, für Mint Ost, für Pixel Junk Monsters 2, für Bleed 2, aber meines Erachtens für Dave the Diver hat er, glaube ich, sein absolutes Meisterwerk abgeliefert. Daraus spiele ich euch, aus diesem fantastischen Soundtrack, spiele ich euch jetzt The Blue Hole. Einer der Geheimtipps tatsächlich dieses Jahr war Stellar Blade. Stellar Blade war ein fantastisches Nier-esque-like Game. Es war absolut großartig. Ich liebe dieses Game. Ich finde es großartig. Ich liebe die Grafik. Ich liebe das Level-Design, die Gegner, die Story. Und vor allem aber liebe ich den Soundtrack in diesem Game. Der ist produziert und komponiert von Oliver Good. Das ist der einzige Computerspiel- oder Videospiel-Soundtrack, den er gemacht hat. Er ist so gut, er ist so fantastisch. Und aus diesem fantastischen Game, mit diesem fantastischen Soundtrack, spiele ich euch jetzt Flooded Commercial Sector. Oh, So wie jedes Jahr gab es auch dieses Jahr wieder Early Access Games, die aus dem Early Access endlich rausgekommen sind und in der 1.0 Variante gelandet sind. Und im Mai kam da Songs of Conquest. Wem das nix sagt, Songs of Conquest ist im Prinzip wie diese Heroes of Might and Magic oder Age of Wonders Games in einem wunderschönen Pixel-Look, die man sich echt mal anschauen sollte. Das Spiel sieht wirklich gut aus. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber mich interessiert es. Und gerade in dem Moment, wo dieser Podcast erscheint, ist der Steam Sale. Das heißt, man kann sich da günstig holen. Ist auch für Konsole erschienen. Ich persönlich finde es sehr interessant. Ich freue mich darauf. Vielleicht werde ich es mir sogar holen. Und der Soundtrack wurde übrigens produziert von Reinir Helgason. Und das ist der erste Videogame-Soundtrack, den er gemacht hat. Hat er ganz gut gemacht, finde ich. Und daraus spiele ich jetzt einfach mal das Main-Theme. Skulls Against the Black Priory ist ein pixeliges D&D-Abenteuer. Man erstellt sich seinen eigenen Charakter und man erfährt sozusagen so eine eigene Story mit rundenbasierten Kämpfen. Es ist sehr, sehr pixelig, so nach dem so alten, so eine Art alten Amiga, alten Nintendo Games. Es ist sehr, sehr nice. Es ist sehr, sehr cool. Es ist bockschwer. Es hat interessiert. Es erzählt eine sehr interessante Story. Und der Soundtrack wurde produziert von Sword R. Derjenige hat zum allerersten Mal einen Videogame-Soundtrack gemacht, aber dafür hat er einen sehr, sehr geilen Soundtrack gemacht. Daraus spiele ich euch jetzt D2. Es ist ein wirklich nices Game. Es ist, ja, es ist auf Steam erhältlich bis jetzt und es macht schon Fun. Es ist schon nice erzählt und dieser Synth-Soundtrack trägt sehr, sehr, sehr zur Atmosphäre dieses Games dabei. Es ist wirklich, wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Hört es euch an. Eines der meist erwarteten DLCs dieses Jahr tatsächlich erschienen im Juni und zwar Elden Ring Shadow of the Erdtree. Ich habe dieses Jahr einen Haufen Souls Games durchgespielt, aber ich persönlich traue mich nicht an dieses DLC ran, weil wie zu erwarten sind die DLCs von From Software bockschwer und zum Teil auch gefühlt unfair, weswegen meistens immer eine Diskussion erscheint mit die sind so schwer, die kann man nicht spielen. Blödsinnig. Die Spiele sind absolut großartig und der Soundtrack ist auch bombastisch. Produziert wurde unter anderem von Tsukasa Saito und ist verantwortlich für die ganzen Souls-Games, unter anderem auch Bloodborne und Dark Souls 3 und auch Elden Ring im Allgemeinen. Aber er hat jetzt dann auch das Elden Ring DLC hat er auch komponiert und daraus spiele ich euch jetzt Divine Beast Dancing Lion. Ich meine, schon allein beim Zuhören hat man Angst, dass man dabei drauf geht, weil es ist bombastisch. Holy shit. We'll be right back. dieses Jahr sind JRPG-Fans wirklich gesegnet worden mit den ganzen Games, die rauskamen. Unter anderem erschien auch da die abgedatete Fassung zu Shin Megami Tensei 5, Vengeance. Es ist vom ersten Teil, vom Originalteil 5, die abgedatete Fassung. Das heißt sozusagen wie Persona 5R, kann man sich vorstellen, mit mehr Dungeons, mehr Monstern, mehr Quests und so weiter. Die Shin Megami Tensei-Reihe, also die originale Reihe, die habe ich persönlich nie richtig gespielt. Ich bin auch noch nicht so richtig reingekommen. Dennoch sind das fantastische Games. Vor allem der Teil ist unglaublich gemein, weil es da Gegner geben kann, die dir einfach so in den Arsch treten und du nichts dagegen tun kannst. Und dann heißt es dann, shit, ich habe zuletzt gespeichert von vor 3 Stunden. Scheiße. Ja, das kann passieren bei den Games. Dennoch, großartige Games, fantastische Musik. Komponiert wurde das die Musik von Ryota Kotsuka. Und der ist unter anderem auch verantwortlich gewesen. Er hat auch mitgearbeitet an Guilty Gear, Persona 1, Persona 4, Devil Survivor 1 und 2. Und ja, und daraus spiele ich euch jetzt Omen. Erwartete uns dann ein neuer Teil der Trails-Reihe. Die Trails in the Sky, Trails of Cold Steel und so weiter sind eine sehr, sehr, sehr, sehr langatmige und sehr, sehr lange JRPG-Reihe, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Die Games sind super. Ich persönlich habe nur gespielt Trails in the Sky. Davon gibt es ein Remake nächstes Jahr, also den ersten Teil. Und dann habe ich gespielt Trails of Cold Steel 1. Das ist auch sehr, sehr nice. Die ganzen Spiele sind sehr, sehr cool. Die gibt es für jegliche Plattformen. Man kann sie alle erwerben und spielen. Die sind wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut. Der neue, der erschienen ist, Trails to Daybreak. Der gibt es auch mittlerweile 2 Teile von, wovon der erste Teil bei uns erschien. Der 2. Teil erscheint irgendwann nächstes Jahr. Ich sollte mir wirklich mal dran machen und die Games mal durchspielen. Das Problem ist, JRPGs, die sich jeweils 100 Stunden gehen. Jesus Christ. Dennoch, fantastische Games, fantastischer Soundtrack. Dieser hier produziert von Hayato Sonoda, der unter anderem auch verantwortlich war für die Yi's Games, also Yi's 7 zum Beispiel oder den neuesten Teil Yi's 10. Fantastisches Ding, daraus spiele ich euch jetzt einfach mal das Main Theme. Let's go. schon immer Zelda-esque-like durch Österreich spazieren wollte, für den ist vielleicht Dungeons of Winterberg etwas. Es ist ein sehr schönes Indie-Game, es ist sehr, sehr hübsch. Es ist so, wie gesagt, schon eine Art Zelda in einer Berglandschaft. Es ist cool gemacht. Ich habe gehört, das Gameplay ist cool, die Story soll gut sein. Und Soundtrack soll auch sehr, sehr fantastisch sein, was ich auch reingehört habe. Ist er auch sehr fantastisch. Wurde produziert von David und Markus Zadanek. Und das war ihr erstes Game, für die sie Musik produziert haben. Und das haben sie ganz gut gemacht, finde ich. Daraus spiele ich euch jetzt Welcome to Winterberg. Überrascht uns dann Karl Gerbler mit World of Goo 2, der erste Teil war damals eines der Indie-Titel, wo es den Begriff Indie-Titel noch nicht gab. Es war ein sehr, sehr cooles Puzzle-Game, davon gibt es jetzt den zweiten Teil. Finde ich sehr, sehr cool, dass er sich daran nochmal gewagt hat, den zu machen. Er hat übrigens auch die Musik zu dem Game produziert, auch zum ersten Teil, und es ist richtig nostalgisch, fühlt es sich richtig an, diesen fantastischen Soundtrack sich nochmal anzuhören, weil es einfach nur großartig ist, selbst wenn er im Prinzip den alten Soundtrack nochmal aufgelegt hat, um ihn noch zu benutzen. Und deswegen spiele ich euch jetzt aus World of Goo 2 Ode to the Conduit Conductor. Einfach nur großartig. Thank you. Eines der bescheuertsten, aber gleichzeitig witzigsten Games des Jahres ist Squirrel with a Gun. Du bist ein Eichhörnchen mit einer Knarre, das Agenten erschießt und andere Dinge tut. Es ist wahnsinnig, völlig irre. Eigentlich ist es ein Meme-Game, aber es ist ein gutes Meme-Game. Das ist das Bescheuerte daran. Es ist ein Sammelthon, das heißt, du läufst durch die Gegend und sammelst Eicheln. Es ist unglaublich dumm, unglaublich bescheuert, aber es ist unglaublich fantastisch. Und der Soundtrack hätte gar nicht so hart sein müssen, so dermaßen hart gehen müssen. Aber dennoch hat der Composer Scott D. Entremont es alle Register gezogen und einen fantastischen, großartigen Soundtrack aus diesem absolut bescheuerten Game rausgeholt. Ist übrigens sein erster Soundtrack gewesen. Und das hat er verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Völlig wahnsinnig, völlig irre. Spielt dieses Spiel, hört euch diesen Song an. Es ist großartig. Kam dann endlich das Remake zu eines der besten Strategiespiele aller Zeiten, und zwar Age of Mythology Retold. Es ist ein fantastisches, großartiges, geniales Strategiespiel, was jeder gespielt haben sollte. Isvoli. Ah, herrlich. Diese bescheuerte, ich habe die immer noch im Kopf. Feldomus. Ah, super. Isvoli. Herrlich. Ach Gott, ich liebe dieses Game. Es ist einfach nur großartig. Der Soundtrack wurde produziert von Stephen Rippey, der unter anderem auch für die Halo-Trilogie verantwortlich wurde und dann auch Halo Wars und natürlich selbstverständlich auch für Age of Mythology Retold. Aus diesem fantastischen Game spiele ich euch jetzt Chocolate Outline. Es ist so gut, es ist so herrlich. Ach, Nostalgie. Thank you. So, hier die Dingens mit dem und dann die 7 und die 8 und. Ah, schon wieder nix. Was? Oh, sorry. Ihr habt gerade Balatro gespielt. Balatro ist ein fantastisches, großartiges Roguelike-Karten-Poker-Game. Man hätte nie gedacht, dass das Ganze funktioniert, aber es ist absolut großartig und süchtig machend. Und ich hab's auf dem Handy. Und seitdem ist meine Produktivität auf der Arbeit zu 90% gesunken. Das Spiel ist absolut super. Es ist absolut süchtig machend. Ich verstehe tatsächlich, warum es bei den Game Awards war, als bestes Game des Jahres nominiert wurde. Es ist witzigerweise alle Leute, die gesagt haben, auch ich, die gesagt haben, oh, was hat das bei den Game Awards verloren? So ein Schwachsinn. Dann habe ich es gespielt. Ha, I get it. Es ist absolut großartig, absolut fantastisch. Die Musik wurde produziert, das Game wurde produziert von dem guten Luis Clemente und der hat auch die Musik dazu gemacht. Es ist ein absolut großartiges, fantastisches Videogame, was ich echt nur empfehlen kann. Es ist wirklich komplett bescheuert. Für einen Zehner fürs Handy funktioniert es schon mal. Kann sich auch für die Konsole kaufen oder für PC. Auf jeden Fall ist es süchtig machen wie blöd. Ich spiele noch ganz kurz eine Runde weiter. Kleine Sekunde. Ja, im Oktober hieß es ja immer, es ist immer alles ruhig, es sollte langsam so abklingen, das Jahr, so Richtung Dezember. Ja, von wegen, wir bekamen nämlich Metaphor Re Fantasio, ein wirklich gutes JRPG, wovon ich persönlich gesagt noch nicht so ganz überzeugt bin. Ich bin erst 12 Stunden drin, ich sollte vielleicht ungefähr, ich glaube, man kann erst nach 50 Stunden sagen, ja, ich glaube, ich spiele es weiter. Ich spiele es weiter. Es ist ein wirklich gutes Game, es ist von den Persona-Machern, es ist mal was Neues in der Richtung. Sehr gut gemacht, sehr gute Anfänge. Mir persönlich fehlt so ein bisschen der Social-Aspekt mit, ich glaube, den gibt es auch noch, dass du mich mit Leuten unterhalten kannst, mit denen was machen kannst, aber mir fehlt dieses Schulsetting mag ich irgendwie mehr. Dennoch, das Spiel ist wirklich gut, produktionstechnisch super, grafisch super. Die englischen Sprecher sind alle fantastisch, obwohl es sehr, sehr unbekannte Sprecher sind, was ich sehr, sehr cool finde. Aber auch der Soundtrack, produziert übrigens von Shoji Meguro, der unter anderem auch verantwortlich war der auch in den Persona-Soundtracks mitgearbeitet hat, ist fantastisch. Und das Battle-Theme, holy fuck. Ich habe noch nie ein Battle-Theme gehört, was eigentlich. Normales Battle-Theme gegen normalen Gegner, das, was du hier hörst, sollte eigentlich gegen einen Boss-Gegner anklingen. Aber das hier oh, es ist so geil, es ist so gut. Und jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich einfach mit wippen. Es ist so genial. Also ich bin ja nicht so der Horrorspiel-Fan, war aber Silent Hill hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil Silent Hill 2 habe ich damals zum allerersten Mal gespielt auf der PlayStation 2 und war absolut begeistert. Ich war richtig gefesselt von der Story, von den Mechaniken, auch von der grauenhaften Steuerung. Das Silent Hill 2 Remake soll richtig, richtig, richtig gut sein, trotz dessen, dass jeder von uns gesagt hat, dieses Spiel wird eine absolute Katastrophe. Dennoch waren wir alle überrascht, dass das Blooper-Team es tatsächlich durchgezogen hat und das Spiel absolut absoluten Banger abgeliefert hat mit dem Remake. Es ist wirklich gut, es ist wirklich gut geschrieben. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, gespielt habe ich selber bisher noch nicht, habe ich aber noch vor. Und auch der Soundtrack ist natürlich, es ist der gottverdammte Soundtrack von Silent Hill 2. Er ist produziert von Akira Yamakoa und ist einfach nur großartig und daraus spiele ich euch jetzt aus dem Remake-Soundtrack Theme of Laura. We'll be right back. Aufbaustrategie-Games hatten dann diesen November ein richtiges Hoch, weil es gab nämlich Planet Coaster 2, die ja Nachfolger des ersten Planet Coaster Teils. Es ist so, so ein Theme-Park-Manager-Aufbau-Game, wo du auch deine eigene Achterbahn bauen kannst, richtig bescheuerte Sachen machen kannst mit dem Ding. Absolut großartig. Es ist so, man kann sich vorstellen wie Rollercoaster Tycoon, nur halt in 3D, mit den Dingen auch selber fahren, ist absolut großartig. Und wie auch schon im ersten Teil wurde die Musik auch im zweiten Teil von Jim Guterri und J.J. Ibsen produziert. Und holy shit, ein Main-Theme, was für einen Park-Simulator einfach nur, dass der so gut sein kann und so ins Ohr gehen kann, ist der absolute Wahnsinn. Und hier jetzt das Theme zum zweiten Teil. Eines der beliebtesten Dragon Quest Games, und zwar Dragon Quest 3, bekam endlich sein 2D HD Remake. Es ist Dragon Quest. Die Story ist wie immer fantastisch. Es sieht in diesem wunderbaren 2D-HD-Pixel-Look einfach nur bombastisch genial aus. Und der Soundtrack ist, es ist der Soundtrack. Er ist gemacht von Koichi Sugiyama, ein fantastischer Composer, der leider mit 90 Jahren letztes Jahr verstarb. Dennoch ein fantastisches Game, ein fantastischer Soundtrack. Und daraus spiele ich euch jetzt Adventurous Journey. We'll be right back. Und da sind wir auch schon im Dezember. Der Dezember brachte uns eines der wohl besten Indiana Jones Games aller Zeiten, und zwar The Great Circle. Ich finde den deutschen Titel und der große Kreis einfach dämlich. Deswegen, es ist ein Indiana Jones Film zum Mitspielen. Er spielt zwischen Teil 1 und Teil 2. Er ist fantastisch von dem, was ich bis jetzt gespielt habe. Und natürlich die Musik von John Williams ist absolut genial. Es wäre ein Verbrechen, nicht den großartigen Raiders March zu spielen, was ich jetzt aber selbstverständlich tun werde. Dennoch, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, wenn ihr einen guten PC habt oder eine Xbox, holt euch dieses Game. Es ist ein Game Pass. Es ist fantastisch. Es ist absolut großartig. Ich werde noch eine Weile warten müssen, weil ich werde es erst auf der PS5 spielen nächstes Jahr. Dennoch, es ist so gut. Es ist der Wahnsinn, wie gut dieses Game ist. Wirklich. Also, es ist meines Erachtens tatsächlich das beste Indiana Jones Spiel, was wir bis jetzt bekommen haben. Absolut großartig. Zuletzt gibt es noch eine Überraschung, und zwar das Shadow Tactics Ico's Choice kam urplötzlich für die Konsole, nachdem der Hauptentwickler MMI Games eigentlich gesagt hat, die hören auf, die machen nichts mehr, haben sie tatsächlich noch dieses Spiel geportet, und vielleicht hat es irgendjemand anders geportet. Auf jeden Fall, ich finde es cool, dass dieses Spiel noch auf die Konsole rauskam, was ursprünglich hieß, es kommt nicht, weil Shadow Tactics ist ein Blades of the Shogun, ist ein fantastisches Game à la Desperados. Es ist absolut großartig, absolut herrlich, und auch der Soundtrack davon, von diesem Spiel, ist absolut großartig. Er ist produziert von Filippo Beck-Percos, der für die Shadow Tactics-Reihe verantwortlich war, und aus diesem fantastischen, großartigen Game spiele ich euch jetzt einfach das Main-Theme. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Format, dieses Podcasts gefallen hat, schreibt mir doch bitte, sagt mir Bescheid. Dann mache ich das gern nochmal. Suchen wir dann aber ein anderes Jahr aus. Nicht dieses Jahr oder nicht nächstes Jahr, sondern zum Beispiel das Jahr, in dem der Podcast gestartet ist damals. Vor circa 10 Jahren. Das wäre auch interessant. Oder in irgendein random Jahr kann ich mir einfach raussuchen und die Games dann halt so besprechen. Das ist Es ist halt so mein Plan, meine Idee. Wenn euch das gefällt, sagt mir Bescheid. Wie gesagt, ich sage euch nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adieu, bye bye. Tschüss.